diese Stille, Einsamkeit, der Zustand eines Vakuums, der dich zum Wahnsinn treibt. In zahlreichen Momenten weiß ich selbst nicht, was ich bin. Mal spüre ich Zufriedenheit, auch mal Glück tief in mir drin. Doch knallauffall verändert sich die Lage meines Seins. Fühl mich dann so depressiv, bin mit mir selbst dann nicht mehr eins. Und ein Abgrund, der sich auftut und die Stürze regt hinein. Von der Klippe der Realität in die Welt des Bösen scheint. Da ist keiner, der mich aufhält, keiner, der mich schreien hört. Die Depression bleibt an uns.